Erste Nacht aus Die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Erste Nacht. Und dann, ihr blindes Pupillenfunkeln fühlend, im Schlamme versiegter Flut sich sühlend, entjungt, verstoßen, verloren auf immer, wie kam in sein Begräbnis doch ein Schimmer. Es war, als fände er im neuen Nichts Erinnerung seiner süßen Mutter wieder, in der vor dieser Qual des schwarzen Lichts so einig lagen seine Seel und Glieder. Ende von Erste Nacht. Gelesen von Sonja.